1. In der Endzeit wird der Berg, auf dem sich der Tempel Jahwehs befindet, fest und erhöht über all anderen Berge und Hügel stehen, so dass zahlreiche Völker zu ihm pilgern werden. 2. Viele Nationen werden sich auf den Weg machen und sagen, lasst uns zum Berg Jahwehs und zum Tempel des Gottes Jakobs hinaufgehen, damit uns sein Weg leert und wir seinen Faden folgen können. Den aus Zion wird die Lehre kommen und das wird Jahwehs aus Jerusalem. 3. A word als Richter zwischen zahlreichen Völkern fungieren und mächtigen Nationen in der Fern recht sprechen. Daraufhin werden sie ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Speer zu Wintermessen umschmieden. Kein Volk wird mehr das Schwert gegen ein anderes erheben und sie werden den Krieg nicht länger erlernen. 4. Jeder Mensch wird sich unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum sitzen können, wann das in Jemand beunruhigt oder erschreckt, denn dies hat Jahwe der Herrscheren selbst verkündet. 5. Warend al anderen Volker im Namen ihrer Gotte leben, werden wirstets im Namen Jahwehs, unsers Gottes, wandeln, und zwar für immer und ewig. 6. An jenem Tag, so spricht Jahwe, wird ICH die Verurten sammeln, die Zestruten zu sammenführen und die Genigen, die ICH zu verlei den Lies, wiederherstellen. 7. ICH wird die Verurten am Leben erhalten und die in die Fern vertrieben werden, zu einem starken Volkmachen. Jahwe selbst wird von diesem Zeitpunkten für immer König über sie auf dem Berg Zion sein. 8. Doch du, Wachturm der Herd, Hügel der Tochter Zion, wirst den früher Herrschaft zu rückerhalten, das Kanitem, das den Bewohnern Jerusalem zu state. 9. Warum schreist du jetzt so laut? Hast du keinen König mehr, oder ist dein Ratgeber angekommen, so dass dich Schmerzen ergreifen wie ein Frau in den Wehen? 10. Leider und wein dich, Tochter Zion, wie ein Gebarend. Denn du wirst die Stadt verlassen und auf freiem Feld lagen müssen, J. Du wirst bis nach Babel gelangen. Doch gerade dort wirst du geretet werden, dort wird Jahwe dich aus der Gewalt deiner Feinde befreien. 11. Doch nun haben sich viele Völker gegen dich versammelt und sagen, Zion soll entweit werden, damit wir unseren ihrem Untergang erfreuen können. 12. Dies Volker jedoch kennen Jahwehs Gedanken nicht und verstehen seinen Plan nicht, dass sie gaben auf der 10 versammelt hat, sie zu rich 10. 13. Steh auf und drisch, Tochter Zion. Den ICH wird dein Horneisen und dein Hufen machen, damit du viel Volker zermalmen kannst. Ihren Reichtum und ihr Schatze wirst du dann Jahweh, dem Herrn der Ganzen Erde, weihen. 14. Nun ritz dich selbst, du stad, denn ein Belagerungswall ist uns errichtet worden. Mit einem Stock werden sie den Herrscher Israels auf die Weihe schlagen.